Andacht vom 15.09.2022. Rainer Tirtler. Übersetzt von Lisi, überarbeitet von Petra, gelesen von Ulla. Wer wir sind. Guten Morgen, guten Morgen. Wie geht es euch, Leute? Ich teile heute etwas mit euch, das mich heute Morgen sehr durcheinander gebracht hat. Es hat mich so durcheinander gebracht, dass ich nicht mehr einschlafen konnte, obwohl ich es wollte. Heute wollte ich, wirklich. Als ich aufwachte, hatte ich diesen unglaublichen Gedanken in meinem Herzen. Erinnere dich, wenn du aufwachst, solltest du als erstes deine Gedanken und Emotionen aktiv wahrnehmen. Diejenigen, die meine Lehre vom Herzen kennen, sollten das eigentlich wissen. Wenn du deine ersten Gedanken und Emotionen nicht magst, dann ändere sie. Kämpfe nicht dagegen an, denn das ist sinnlos. Triff stattdessen die Entscheidung, Gedanken zu denken, die mit Gottes Worten übereinstimmen. Ich gebe dir ein simples, praktisches Beispiel. Wenn du in der Früh aufwachst und überwältigt von den vielen Dingen bist, die du heute erledigen solltest, dann entstehen Gefühle von Stress. Und deine Gedanken sind bei allem, was du heute erledigen musst. In diesem Moment musst du eine einfache Wahl treffen. Gehst du deinen Emotionen und Gedanken nach? Oder entscheidest du dich, dein Herz zu beruhigen und zu sagen, ich kann alles machen, weil Jesus meine Stärke ist, weil alle Werke schon vor Grundlegung der Welt vorbereitet waren. Ich mache heute das, was Gott schon lange für mich vorbereitet hat. Ich selbst muss gar nichts mehr machen. Und dann meditierst du über diese Wahrheit. Sie kommt aus der Bibel, aus Philipper 4. Und dann ändern sich deine Gedanken und Emotionen. Aber wenn du mit einem Gedanken und einer Emotion aufwachst, die du magst, das sollte ich so eigentlich gar nicht sagen. Weißt du warum? Denn es gibt Leute, die es mögen, depressiv zu sein, weil sie dann ein Opfer sein können, weil sie dann eine Entschuldigung haben, weil sie das Chaos in ihrem Herzen nicht anschauen müssen. Daher sollte ich es anders sagen. Nicht, wenn du mit Gedanken aufwachst, die du magst, sondern wenn du mit Gedanken und Emotionen aufwachst, die produktiv und biblisch sind. Was machst du dann? Steh nicht auf und fang den Tag mit dem Handy an. Wenn du aufstehen musst, dann steh auf. Aber wenn du kannst, dann bleib einfach im Bett und meditiere. Ich bin heute lange im Bett gelegen und habe immer wieder über den Gedanken nachgedacht, mit dem ich aufgewacht bin. Und je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr wurde mir bewusst, wie großartig der Gedanke war. Und als ich schließlich wirklich spät aufstand, setzte ich mich in meinen Sessel und dachte weiter über diesen Gedanken nach. Also Daniel, würdest du gerne wissen, mit welchem Gedanken ich aufgewacht bin? Okay, damit bin ich aufgewacht. Wenn wir uns mehr auf das Sein ausrichten würden und nicht auf das Tun, dann würde unser Tun viel mehr unserem Sein entsprechen. Und dann wären wir keine Heuchler. Denk mal darüber nach. Es ist so traurig, doch normalerweise werden wir in unserem gesamten Christenleben darauf trainiert, Dinge zu tun. Wenn du ein guter Christ bist, musst du Gott von ganzem Herzen lieben. Als guter Christ musst du Frucht bringen. Ein guter Christ führt andere zu Christus. Ein guter Christ gibt 10%. Unmittelbar nach unserer Rettung sind wir ständig darauf ausgerichtet, was ein guter Christ tut. Ist das nun richtig oder falsch? Es ist schrecklich falsch. Ich meine, es ist vollkommen falsch. In Wirklichkeit, ach, das kann ich jetzt nicht sagen, sorry. Aber Warum eigentlich nicht? Ich sage es einfach. In Wirklichkeit besteht kein großer Unterschied zu den Menschen hier in Brasilien, die sich Spiritisten nennen. Der einzige Unterschied ist, dass wir tatsächlich glauben, dass Jesus uns in den Himmel bringt. Aber davon abgesehen gibt es keinen großen Unterschied, denn der Fokus der guten Spiritisten hier in Brasilien liegt ebenfalls auf Tun, Tun, Tun. Deshalb kritisieren wir sie ja. Aber schau doch, wie die meisten Christen erzogen wurden. Einen guten Christen erkennt man daran, was er tut. Deshalb fokussieren wir uns auf die 20 Millionen Dinge, die wir jeden Tag tun müssen. Gute Werke zu tun ist wunderbar, sicherlich. Aber aus welchem Grund wir sie tun, ist die große Frage in unserem Leben. Wenn unser Fokus auf dem Tun liegt, treten wir mit Gott durch unsere Werke in Beziehung. Und was passiert dann? Wir werden genauso wie die Menschen, die Jesus Pharisäer genannt hat. Der einzige Unterschied besteht darin, dass wir in den Himmel kommen. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. In Lukas 11 verwendet Jesus sehr schockierende Worte gegenüber den Pharisäern. Doch bevor ich auf einige dieser Worte näher eingehe, muss ich diesen Gedanken noch weiterentwickeln. Deshalb wiederhole ich nochmal den Satz vom Anfang. Wenn wir uns mehr auf das Sein ausrichten würden als auf das Tun, dann würde unser Tun unserem Sein entsprechen. Man nennt dies ein authentisches Christsein. Doch weil unser Fokus nicht auf dem Sein ist, sondern auf dem Tun, werden wir zu Pharisäern. Denn wir prahlen mit all unseren fantastischen Taten. Und dann stellen wir den Maßstab auf, dass andere dasselbe tun müssen, wenn sie ein wirklich guter Christ sein wollen. Plötzlich ist der Maßstab nicht mehr das Sein, sondern das Tun. Und dann wird es wirklich gefährlich, denn wir richten andere Menschen, und zwar nicht nach dem, was sie sind und wer sie sind, wir richten sie nach ihrem Tun. In dem Moment, in dem wir sie anhand ihrer Taten richten, geben wir ihnen eine Identität, die unmittelbar mit ihren Werken verknüpft ist. Und das ist das Gefährliche. Zum Beispiel, das gute, gehorsame Mädchen vom Papa ist ein nettes Mädchen. Sie ist nett, weil sie gehorsam ist. Aber wenn sie nicht mehr gehorcht, ist sie kein nettes Mädchen mehr. Ihre Identität steht in direkter Verbindung mit dem, was sie tut. Und so leben die meisten Christen. Doch was würde passieren, wenn unser Fokus auf dem Sein läge und nicht auf dem Tun? Damit ihr mich richtig versteht, ich sage nicht, dass wir überhaupt nichts tun sollen. Ich sage es noch einmal. Wenn unser Fokus auf dem Sein läge und nicht auf dem Tun, würde das, was wir tun, unserem Sein entsprechen. Dann würden wir wissen, wer wir sind und danach handeln. Doch stattdessen handeln wir, um jemand zu sein. Erkennst du den Unterschied? Ich gebe zum Beispiel 10% und noch ein bisschen mehr und dadurch werde ich zu einer großzügigen Person. Das ist lächerlich, denn was bedeutet das? Ich versuche, durch mein Tun jemand zu werden. Ich mache das, damit jeder sieht, dass ich ein guter Christ bin, der sich um die Armen kümmert. Doch was passiert, wenn ich das eines Tages nicht mehr tun kann, aus welchem Grund auch immer? Dann gehe ich voller Verdammnis und mit Schuldgefühlen ins Bett, weil ich denke, dass Gott wütend auf mich ist, weil ich das nicht getan habe. Und dann ist meine Beziehung zu Gott ein großes Chaos. Und die zwischenmenschlichen Beziehungen sind ebenfalls sehr kompliziert, weil ich heute noch nichts Gutes getan habe. Gute Christen tun so etwas nicht. Nein, nein, nein. Nun, haben wir keine Freiheit in den Beziehungen hier auf der Erde mehr, noch haben wir Freiheit in der Beziehung zu Gott, und am Ende werden unsere Herzen so schwer. Das ist einer der Gründe, warum sich viele Christen vom Glauben abgewandt haben. Die Religion hat sie vollkommen ausgelaugt. Ihr ganzes Christenleben lang haben sie schwere Lasten getragen und jetzt können sie nicht mehr. Sie brechen zusammen. Doch was würde geschehen, wenn wir unseren ganzen Fokus von heute an auf das Sein legen würden? Schau, ein guter Christ muss Gott mit seinem ganzen Herzen und mit all seinen Gedanken und all seiner Kraft lieben. Stimmt das? Naja, so ungefähr. Ja, es stimmt, dass Jesus das gesagt hat, aber nicht so, wie wir es umsetzen. Wie würde es aussehen, wenn unser Fokus folgender wäre? Anstatt etwas zu tun, also Gott und alle Menschen um mich herum lieben, richte ich mich darauf aus, dass ich sein Lieblingskind bin. Jetzt ist mein Fokus nicht mehr, oh, ich muss alle lieben, sondern ich bin sein Lieblingskind. Ich bin die Geliebte meines Vaters im Himmel. Wenn du dich in der ersten halben Stunde des Tages damit beschäftigst, dann kannst du gar nicht anders, als andere zu lieben. Du kannst einfach nicht anders. Weißt du warum? Weil du dein Herz davon überzeugt hast, wer du bist. Und nun handelst du entsprechend deines Seins. Das heißt, du liebst die Menschen einfach. Die harte religiöse Arbeit ist vorbei. Nun ist deine Beziehung zu Gott nicht davon abhängig, was du getan hast, sondern davon, wer du bist und was Jesus durch den neuen Bund getan hat. Jetzt liebst du bedingungslos, weil du weißt, wer du bist. Und wenn jetzt andere Menschen nicht mit dir übereinstimmen, dich ablehnen oder dich nicht mögen, musst du dich weder verteidigen noch es bereinigen, weil du weißt, wer du bist. Wenn ich weiß, dass ich das Lieblingskind meines geliebten Vaters bin, ist es egal, ob Daniel mich mag oder nicht. Ich werde ihn weiterhin bedingungslos lieben. Doch wenn mein Fokus auf meinem Tun liegt, denke ich, ich muss ihn lieben, ich muss ihn lieben. In dem Moment, in dem er mich nicht mehr mag, kann ich ihn nicht mehr lieben. Und dann bekomme ich eine Identitätskrise. Ich habe heute Morgen immer wieder überlegt, was passieren würde, wenn alle Christen ihren Fokus darauf legen würden, wer wir sind. Wir würden auf ganz natürliche Weise wie total außergewöhnliche Menschen handeln. Überleg doch nur, wenn du dein Herz wirklich davon überzeugen könntest, dass du in Jesus mit jedem Segen in der Himmelswelt in Christus Jesus gesegnet bist, du bist die gesegnetste Person, die auf dieser Erde lebt. Dann würdest du entsprechend handeln. Du hättest keine Angst vor Herausforderungen. Du hättest auch keine Angst vor schwierigen Zeiten, weil du tief in deinem Herzen wüsstest: Alles, was ich heute tue, wird erfolgreich sein. Und dann wirst du auf ganz natürliche Weise großzügig sein. Wenn du absolut alles hast, jeden Segen, dann könntest du so viel geben, wie du willst, und du hättest immer noch alles, denn alles bleibt alles, egal wie viel du weggibst. Siehst du, was ich zu sagen versuche? Wenn mir alles in Christus gegeben wurde und das meine Identität ist, ich bin sein vollkommen gesegneter Sohn, dann würde ich auch so handeln. Aber wir versuchen, aus einer Identität herauszuhandeln, die wir gar nicht richtig glauben. Hey, Christen müssen großzügig sein. Stimmt das? Sicher stimmt das. Es ist besser zu geben als zu empfangen. Doch wenn du dich nicht zuerst darauf ausrichtest, wer du bist, nämlich eine gesegnete Person, wie kannst du dann danach handeln? Es ist ein ständiger Kampf. Schau, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das bin ich tatsächlich. Aber was heißt das? Ich bin dieser Welt gestorben. Ich bin dem Gesetz gestorben und ich bin der Sünde gestorben. Doch was würde geschehen, wenn ich wirklich glauben würde, dass ich tot bin? Überleg dir das. Paulus sagt zu den Römern im Kapitel 6, du musst dich selbst der Sünde gestorben sehen. Denn das bist du. Doch was machen wir? Wir versuchen ständig, wie gute Christen zu handeln und deshalb dürfen wir nicht sündigen. Und dann verurteilen wir Sünde auf eine Weise, die... Ich spreche darüber jetzt lieber nicht. Ihr wisst schon, die guten und die schlechten Sünden, die annehmbaren und die nicht annehmbaren Sünden. Und dann richten wir alle anderen. Doch was wäre, wenn unser Fokus nicht darauf läge, dass Christen nicht sündigen dürfen, sondern dass wir der Sünde gestorben sind und nun für Gott leben? Wenn unser Fokus darauf gerichtet ist, dass wir mit Christus gekreuzigt und mit ihm auferstanden sind, dann ist der Kampf gegen die Sünde vorbei. Denn dann werden wir buchstäblich danach handeln, was wir nun in unserem Herzen wissen und wer wir sind. Und wenn dann, wie bei allen anderen auch, die Versuchung der Sünde in dein Leben kommt, dann musst du nicht mehr der Sünder sein, der durch Gnade gerettet wurde und der gegen diese schreckliche Versuchung der Sünde ankämpft. Du schaust die Versuchung einfach nur an, lächelst und sagst, Tod, tut mir leid, ich bin tot. Ich werde das nicht tun, denn ich bin tot. Ich lebe in Christus, er lebt in mir. Wenn du dich darauf ausrichten würdest, dass du tot bist, anstatt gegen die Sünde zu bekämpfen, dann würdest du wissen, wer du nun bist und entsprechend handeln. Das kannst du in jedem Bereich deines Lebens anwenden, in dem du einen Sieg brauchst, egal in welchem. Frage dich selbst, liegt mein Fokus auf dem Tun oder dem Sein? Ich bin die Person, die von all unseren Zuschauern wahrscheinlich am meisten tut. Doch mein Fokus liegt nicht darauf, was ich tue. Ich tue es einfach, weil das meine Identität ist. Ich denke morgens nicht, oh, du meine Güte, ich muss aufnehmen und dies und das erledigen und dann habe ich auch noch 5 Besprechungen. Ich weiß, was ich alles tun muss, aber mein Fokus liegt auf meinem Sein. Und weil ich weiß, wer ich bin, mache ich alles aus meiner Identität heraus, einfach weil es meine Natur ist. Wenn wir uns darauf ausrichten, wer wir sind, werden wir auch entsprechend handeln. Dann sind wir keine Pharisäer mehr, sondern wir werden zu authentischen Christen, mit denen andere gerne zusammen sind. Alle Segnungen von Abraham wurden in uns hineingelegt. Warum? Wegen unserer Identität, nicht wegen unserem Tun. Weil wir in Christus sind, gehören uns all diese Segnungen. Wir müssen aufhören, unseren Fokus auf die Dinge zu legen, die uns gehören, und stattdessen im Blick haben, wer wir sind. Schau, ich bin Miterbe mit Jesus Christus. Das ist meine Identität, das bin ich. Fast täglich schreiben mir Leute die folgende Nachricht. Reinhard, ich habe alles gemacht, um einen finanziellen Durchbruch zu bekommen, aber ich erreiche ihn einfach nicht. Lehre mich, wie ich wohlhabend sein kann. Und sie machen einen Kurs nach dem anderen und bezahlen viel Geld dafür, um mehr Geld zu bekommen, doch am Ende verlieren sie mehr Geld. Das Geld, das du ausgibst, um Geld zu bekommen, ist das Geld, das du verlierst, und du hast immer noch kein Geld. Ich kann dich nicht lehren, wie man richtig betet, um wohlhabend zu werden, denn dein Wohlstand hat nichts damit zu tun, dass du Gott davon überzeugst, dich wohlhabend zu machen. Es hat damit zu tun, worauf du dein Herz ausgerichtet hast. Wenn ich Miterbe von Jesus Christus bin und Jesus alles gehört, dann gehört mir ebenfalls alles. Deshalb kann ich immer großzügig sein, wenn ich will. Hast du dir das schon einmal überlegt? Der Erbe von allem kann immer großzügig sein und hat trotzdem niemals Mangel. Was für eine wunderbare Lebensweise. Doch wir wollen einfach nur wohlhabend sein, ohne uns darauf auszurichten. Und je mehr wir uns auf das konzentrieren, was wir haben wollen und was wir dafür tun müssen, desto stressiger wird unser Leben. Aber wenn ich den Fokus darauf lege, dass ich in Jesus Christus bin und sein Miterbe bin, dann gehört mir alles und dann handle ich auch so. Ich lebe in einem wunderschönen Haus und ich bin sehr dankbar dafür, aber gleichzeitig bin ich mehr als bereit, in eines unserer Waisenhäuser zu ziehen. Doch ich muss Gott gehorchen und mein Haus mehr genießen. Das ist momentan eines meiner Ziele. Ich genieße das Haus, um Jesus zu dienen, aber nicht nur für mich. Doch ich werde es dennoch tun, bevor ich hier wieder ausziehe und vielleicht in eines unserer Waisenhäuser ziehe. Ich ziehe natürlich nicht in das Waisenhaus, nur auf das Grundstück. Ich stehe sehr gerne auf, wenn die anderen schlafen. Das habe ich von Jesus gelernt, in Markus 1, 35 und 36. Ich gehe dann oft hinunter ins Wohnzimmer und wenn es nicht zu so heiß ist, öffne ich die Balkontüre und gehe hinaus. Unser Haus steht an einer sehr hohen Stelle und wir haben einen fantastischen Ausblick, besonders nachts, wenn die Sterne leuchten. Man kann all die anderen Häuser und die ganzen Lichter sehen, die Stadt, die umliegenden Orte, all die hohen Gebäude. Ich stehe dann dort und schaue auf all die Gebäude, all den Wohlstand und Reichtum um mich herum und ich sage, das gehört alles mir. Das gehört alles mir. Das mache ich wirklich. Ich sage, wenn Jesus der Erbe von allem ist und ich der Miterbe bin, dann ist das alles meins, wenn ich es will. Ich kann alles haben. Aber ich bin zufrieden, ich brauche nichts. Wenn wir wirklich glauben, wer wir sind, dann handeln wir auch entsprechend. Und dies ist ein Weg, wie man das ganz praktisch anwenden kann. Wenn ich in meinem Herzen spüre, dass ich großzügig gegenüber einer Person oder einem Projekt sein soll, muss ich nicht zuerst meinen Glauben aktivieren, um das zu tun. Ich kann alles weggeben, was ich habe. Und ich werde nicht arm, denn ich weiß, wer ich bin. Und wenn ich in meinem Herzen empfinde, dass ich mehr geben soll, als auf meinem Bankkonto ist, dann ist das Geld in dem Moment, in dem ich es abhebe, tatsächlich auf meinem Konto vorhanden. Einfach, weil ich alles habe. Ich habe oft beschlossen, mehr zu geben, als ich tatsächlich hatte. Und in dem Moment, als ich es abhob, um es zu geben, war es da. Reinhard, jetzt gehst du ein bisschen zu weit. Nein, ich gehe noch nicht weit genug. Schau, Jesus hatte 5 Brote und 2 Fische. Wie viel hat er weggegeben? Er gab Hunderte und Aberhunderte Fische und Brote weg, aber er hatte nur 5 Brote und 2 Fische. Er gab mehr, als er tatsächlich hatte. Überleg dir das. Wir glauben, dass wir nur das geben können, was wir haben. Aber wenn wir daran glauben, wer wir sind, können wir alles geben. Was für eine Vorstellung. 2 Fische, 5 Brote. Ich möchte viel mehr geben. Danke. Ich werde viel mehr geben. Und er gab viel mehr. Wir müssen uns darauf ausrichten, wer wir sind. Gekreuzigt mit Christus, die geliebten Kinder unseres Vaters. Wir sind die Erben von allem. Wir sind mehr als Überwinder. Wenn wir in unserem Herz wirklich ergreifen und glauben, wer wir sind und was wir sind, dann wird es für uns ganz normal werden, so wie Jesus zu handeln. Wir müssen aufhören, unseren ganzen Fokus auf das Tun zu legen. Und ich sage damit nicht, dass wir überhaupt nichts mehr tun müssen. Aber wenn wir unseren Fokus buchstäblich ganz darauf legen, wer wir in Jesus Christus sind, nicht in uns selbst, in Jesus, dann werden wir auch wie Jesus handeln. Es ist interessant, dass Paulus den Leuten in seinen Briefen genau das beibringen wollte. Zuerst sprach er darüber, wer sie sind, und erst danach sagte er ihnen, was sie tun sollen. Lest doch die Briefe. Den Korinthern, die sich wirklich schlecht verhalten hatten, erklärte er zuerst, dass sie Heilige sind. Erst danach sagte er, und wenn ihr Heilige seid, dann handelt auch entsprechend. Paulus hat immer zuerst klargestellt, wer sie wirklich sind. Ihr seid gekreuzigt mit Jesus. Ihr seid eurer sündhaften Natur gestorben. Bitte erkennt das doch. Erst danach sagte er, und weil ihr tot seid, braucht ihr nun nicht mehr sündigen. Und wir müssen zu dem Punkt kommen, an dem wir alles machen, um keine Pharisäer zu sein. Und das machen wir an jedem Tag, in dem unser Fokus darauf ausgerichtet ist, wer und was wir sind. Nun gehen wir noch zu Lukas 11. Das ist die Bibelstelle, die ich heute Morgen gelesen habe. Dabei dachte ich, Jesus, du bist ziemlich hart zu diesen Leuten. Schau dir Vers 37 in der Passion an. Nachdem Jesus diese Dinge gesagt hatte, bat ihn ein Pharisäer zu ihm, zum Essen zu kommen. Der religiöse Leiter lud Jesus zum Essen ein. Das war sehr nett von ihm. Weiter im Vers 37. Als sich jeder zu Tisch setzte, bemerkte der religiöse Leiter, dass Jesus das Reinigungsritual nicht durchgeführt hatte, bevor er zu essen begann. Er war schockiert. Schau, Jesus war Jude und er wurde im Gesetz erzogen. Jesus wusste genau, dass dieses Verhalten den Pharisäer beleidigen würde. Dennoch sagte er nicht: Bitte entschuldige, dass ich dich beleidigt habe. Ich kenne die Zukunft und ich weiß, dass Paulus schreiben wird, wir sollen keinen Alkohol trinken, damit wir niemanden schockieren. Tut mir leid, ich habe dich schockiert. Bitte vergib mir. Ich weiß, dass Paulus schreiben wird, wir sollen keinen Bruder entrüsten und ich habe dich entrüstet. Bitte, es tut mir wirklich leid. Jesus hat sich nie entschuldigt, wenn er religiöse Leute vor den Kopf gestoßen hat. Hast du dir das schon einmal überlegt? Er wusste, dass religiöse Menschen andere daran hindern, in das Königreich Gottes zu kommen. Der Mann war also schockiert. Schau, was Jesus ihm antwortete. Er sagte Folgendes: Ihr Pharisäer seid wie jene, die nur das Äußere eines Bechers oder einer Tasse reinigen, aber das Innere lassen sie schmutzig. Ihr seid dumm, wenn ihr die Gier und die Bosheit in euch ignoriert. Sollte derjenigen, der das Äußere reinigt, nicht auch das Innere reinigen? Wenn du dein Herz von Neid und Gier befreist und Mitleid und echte Großzügigkeit gegenüber den Armen zeigst, dann wirst du nicht nur reine Hände haben, du wirst auch innerlich rein sein. Und in den folgenden Versen konfrontierte er sie weiter. Er bezeichnete sie als Heuchler, weil ihr Fokus auf dem Tun lag und nicht auf dem Sein. Sein ist innerlich und tun ist äußerlich. Und Jesus sagte, ihr seht äußerlich wirklich gut aus, aber innen sieht es nicht gut aus. Ich möchte, dass ihr euch auf euer Herz konzentriert. Wenn ihr innen rein seid, werdet ihr ganz von selbst äußerlich rein sein. Deshalb sage ich euch heute, bitte Leute, schaut auf eure Herzen und darauf, wer ihr in Jesus Christus seid. Und wenn du hier zuschaust und nicht sicher bist, ob du tatsächlich in Jesus Christus bist, wenn du noch nie eine bewusste Entscheidung getroffen hast, dass du an alles glaubst, was Jesus durch sein Leben, seinen Tod, seine Grablegung, Auferstehung und Himmelfahrt für dich getan hat, dann ist jetzt der Moment gekommen, um das zu tun. Wie mache ich das? Okay, Reinhard, bete mir vor und ich werde dir nachsprechen. Nein, du wirst nicht gerettet, indem du ein Gebet nachsprichst. Es ist so einfach. Du bist ein Sünder und außerhalb von Christus hast du nur sehr wenig Hoffnung. Die beste Hoffnung, die du hast, ist, hart zu arbeiten und ein guter Mensch zu werden. Dann kannst du zumindest hier auf dieser Erde ein halbwegs gutes Leben führen. Aber nach dem Leben auf der Erde ist es vorbei. Du kannst dich nicht selbst retten. Jesus Christus starb am Kreuz, damit du dich nicht selbst retten musst. Er stand von den Toten auf. Er bezahlte den Preis für jede Sünde, die du schon begangen hast und noch begehen wirst. Er trat vor dem Vater im Himmel mit seinem eigenen Blut für dich ein und sagte, jeder, der glaubt, dass ich für all seinen Dreck bezahlt habe, wird in mich hineinkommen. Ich bin die einzige Hoffnung. Du musst zu Gott kommen und sagen, Gott, ich bin noch gar nicht in Christus. Vielleicht habe ich eine Religion. Vielleicht gehe ich in irgendeine Kirche, aber ich habe nicht diese Gewissheit, dass ich in Christus bin und dass Christus in mir ist. Gott, bitte nimm mich an. Ich glaube, dass Jesus für mich bezahlt hat, damit ich von dir angenommen bin. Und das ist alles, was notwendig ist. Ich möchte, dass Jesus mein Herr wird, dem ich folge, dem ich vertraue und aus dem ich leben werde. Sage mit aufrichtigem Herzen, Gott, ich muss von dir angenommen werden, aber ich kann nicht angenommen werden, wenn ich nicht vertraue, dass Jesus das Werk für mich getan hat. Gott, ich glaube das. Ich glaube, dass Jesus alles getan hat. Es ist genug, genug, genug. In dem Moment, in dem du das glaubst und es aussprichst, kommt Jesus in dich und du kommst in Jesus. Und du wirst Frieden mit Gott haben. Vielleicht schauen Leute zu, die das noch nie gemacht haben oder keine Gewissheit darüber haben. Dann tu es genau jetzt. Du wirst in dem Augenblick von Gott angenommen, indem du deinen Glauben in Jesus Christus setzt. Und genau das wollte er für dich. Wenn du nun deinen Fokus darauf ausrichtest, wer du in Jesus bist, nicht in dir selbst, dann geh nicht herum und proklamiere, ich bin stark, ich bin stark, ich bin stark, ich kann alles tun. Bitte, tu das nicht. Du wirst auf die Nase fallen und feststellen, dass du gar nicht stark bist. Du musst deinen Blick auf Jesus richten, weil du in Jesus bist und er deine Stärke ist. Du musst erkennen, dass du all das nur tun kannst, weil du in Jesus bist und weil Jesus alles tun kann. Je mehr du dich darauf ausrichtest, wer du in Jesus bist, desto natürlicher wird dein christliches Leben werden. Du wirst immer natürlicher lieben, immer natürlicher im Glauben leben und nicht im Stress, immer natürlicher im Sieg und nicht in der Niederlage leben. Und dein Leben wird ansteckend werden. Die Leute um dich herum werden sagen: Mensch, du hast so ein wunderbares Leben. Und du wirst antworten: Ja, denn ich weiß, wer ich bin. Ich bin geliebt, angenommen, gesegnet. Ich bin ein Sohn Gottes, ein Miterbe mit Jesus Christus, der Besitzer von allem. Ich bin der, dem alles gegeben wurde. Ich bin ein König und ein Priester. Deshalb handle ich so. Oh, wenn die Christen nur lernen würden, ihren Fokus darauf zu legen, wer und was sie sind, dann würden sie endlich aufhören zu handeln, ohne wirklich in ihrem Herzen zu wissen, wer sie sind. Genauso war es bei den Pharisäern. Schau, was ich entdeckt habe. Schau, was ich überwunden habe. Schau, schau, schau. Leute, ja, wenn wir uns darauf ausrichten, wer wir sind, können wir den ganzen Tag lang von all den unglaublichen Dingen erzählen, die in unserem Leben passieren. Und wir werden diesen unwahrscheinlichen Stolz auf Jesus empfinden und gleichzeitig demütig erkennen, wie er in uns wirkt. Wir werden uns anschauen und sagen: Wow, welch ein produktiver Tag. Genau das habe ich gestern zu Daniel gesagt. Und weißt du, warum mein Tag so produktiv war? Weil ich weiß, wer ich bin. Bereits morgens habe ich mich darauf ausgerichtet. Ich bin nicht aus dem Bett gestiegen und habe gedacht: Oh, du meine Güte, ich muss das und das und das und das tun. Na gut, ich fange besser gleich damit an. Ja, ich hatte einen Plan und ich wusste, was ich tun musste. Aber als ich morgens aufstand, war mir das egal. Ich dachte nicht darüber nach, was ich heute alles tun muss. Das lasse ich in meinem Herzen nicht zu. Mein Herz war darauf ausgerichtet, wer ich bin. Und weil mein Herz darauf ausgerichtet war, wer ich bin, war es nicht schwer, all diese Dinge zu tun. Und ich werde das predigen und lehren, bis ich keinen Atem mehr in meiner Lunge habe. Es ist Jesus, Jesus, Jesus und noch einmal Jesus. In ihm sind wir gesegnet, perfekt, gerecht. In ihm sind wir geliebt. In ihm sind wir der Sünde gestorben. In ihm sind wir mehr als Überwinder. Und wie Johannes sagt: Und falls wir sündigen, nicht wenn wir sündigen, falls wir sündigen, haben wir einen fantastischen, wunderbaren Jesus Christus, der uns jede Sünde vergibt und uns von jeder Ungerechtigkeit reinigt. Wir werden nicht ungerecht, wenn wir sündigen. Wir haben Ungerechtigkeit, von der wir gereinigt sind. Unser Verhalten ändert nichts daran, wer wir sind. Denn wer wir sind, gilt nur durch Jesus Christus. Am Sonntag haben wir mehr als 40 Leute getauft. Als sie aus dem Wasser kamen, schaute ich ihnen in die Augen und sagte: Hör zu, folge niemals Menschen, folge Jesus. Folge nicht mir, folge keinem Pastor, keiner Gemeinde, keiner Religion, folge Jesus. Wenn du darauf achtest, wer und was du bist in ihm, wirst du so handeln wie er. Deshalb schließe ich jetzt mit dem Gedanken ab, mit dem ich aufgewacht bin. Wenn wir uns darauf ausrichten, wer und was wir sind, werden wir auch danach handeln. Das wäre das Ende von allem Pharisäertum. Wir würden ein natürliches, authentisches Christenleben führen. Danke, Freunde. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass alle, die heute zugeschaut haben, anfangen, ihren ganzen Fokus darauf zu legen, wer sie wirklich sind, und dass sie alles, was sie für Gott, für ihre Brüder und Schwestern und für ihr Umfeld tun, nur aus dieser Identität heraus tun. Gehe zum nächsten Spiegel, den du findest, oder benutze dein Handy. Schau dir selbst in die Augen und sage: Ich bin perfekt in Christus. Ich bin gerecht in Christus. Ich bin angenommen, geliebt und gesegnet in Christus Jesus. Ich bin mehr als ein Überwinder in Jesus. Ich bin der Sünde gestorben und lebe in der Gerechtigkeit Jesu. Schau in deine eigenen Augen und sage dir immer wieder, wer du in ihm bist, nicht in dir selbst. Überzeuge dein Herz immer mehr davon, wer du bist. Und lass dich von den religiösen Leuten nicht unter Druck setzen, die sagen, du musst mehr tun. Gib diesem Druck nicht nach, er wird dich ausbrennen und zerstören. Geh in deine Herzenszone mit deinem geliebten Jesus und danke ihm dafür, wer du bist. Und dann geh und handle ganz natürlich entsprechend. Lasst uns dieser Welt zeigen, wie gut Gott ist. Wir lieben euch. Danke, liebe Freunde, die ihr zuschaut, das berührt uns immer sehr. Wir sehen uns am Montag. Danke fürs Zuhören.